Der Spieler. Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Fjodor Dostojewski. Hörspielbearbeitung Fred von Hörschelmann. Regie Gerd Westphal. Musik Johannes Aschenbrenner. Mesdames, Messieurs, faites votre jeu. Die Hauptsache ist Charakter. Ich brauche nur einmal Charakter zu beweisen. Bitte setzen Sie für mich. Die 12 Mittler. Den letzten Gulden, den man in dem fremden Land eben geschenkt bekommen hat, in dem man so allein ist. Den letzten. Es kann sich ja mit einem Schlag... Mesdames, Messieurs... ...alles ändern. Den letzten Gulden, ohne zu wissen, was man heute essen wird. Faites votre jeu. Allein. Ganz allein im fremden Land. Den letzten Gulden. Ich brauche nur einmal Charakter zu haben. Den letzten Gulden auf Zero. Es kann sich mit einem Schlag... Nein, auf 27. Meine Zahl. Ich hätte auf Mank setzen. Na gut, 27. Rien ne va plus. Mit dem letzten Gulden setzt man sich an den Tisch. Mit 1000 steht man wieder auf. Das kann es geben, das hat er schon gegeben. Jetzt 27, 27. Wenn jetzt 27 kommt, dann lasse ich den Gewinn stehen. 27, 27. Zero. Nichts. Nichts. Der letzte Gulden ist nicht mehr. Mesdames, Messieurs, faites votre jeu. Hätte ich auf Zero gesetzt. Spielen Sie noch weiter? Hätte ich. Oder wird Ihr Platz jetzt frei, wenn Sie nicht weiter... Was ist? Ach so. Entschuldigen Sie. Bitte. Nein. Ich gehe. Bitte. Der Platz ist frei. Mesdames, Messieurs, faites votre jeu. Auf dieser Bank habe ich schon damals gesessen. Vor. Ja, das ist mehr als 2 Jahre her. Jetzt ist es Herbst. Die Blätter werden schon gelb. Warum bin ich wieder an diesen Ort gekommen? Erinnerungen? Damals war Juni. Ich war noch Lehrer bei den Generalskindern. Wenn ich daran denke, der Schwarm der Menschen, mit denen ich damals täglich zusammen war. Und wie bin ich dazu gekommen? Wie hat das angefangen? Wenn ich an all die Leute denke... An den alten General. Also vor allen Dingen möchte ich Sie bitten, Alexei Iwanowitsch, sich nicht in die Gegend des Spielcasinos zu begeben, wenn Sie mit den Kindern im Park spazieren. Er sprach immer sehr von oben herab mit mir. Sie sind jung, Alexei Iwanowitsch. Obgleich er ein kleiner Mann war. Sie könnten vielleicht der Versuchung nicht widerstehen. Ein kleiner, alter Mann. Und das, verstehen Sie, das würde mich kompromittieren. 55. Streng und würdig. Er versuchte immer wieder, mir fest und gerade in die Augen zu sehen. Bin zwar nicht Ihr Mentor, Alexei Iwanowitsch. Aber immer wich sein Blick ab, als hätte er ein schlechtes Gewissen. Diese Bemerkung bedeutet lediglich, ich will Sie nur warnen. Ich habe ein gewisses Recht dazu. Er war sehr unglücklich. Er war verschuldet bis über die Ohren. Und zugleich war er von einer Leidenschaft besessen, die ihn völlig verwirrte und blind machte. Blanche. Die quälende, bittere Leidenschaft eines alten Mannes. Je vous dis. Zu einer jungen Frau. Blanche, écoutez-moi. Blanche, Comtesse Blanche de Comminges. Mon cher général. Ein großes, sehr schönes Mädchen von 25 Jahren. Ich glaube, Blanche war sehr ungebildet. Vielleicht war sie nicht einmal klug. Aber sie war misstrauisch und schlau. Wenn sie lachte, zeigte sie ihre großen weißen Zähne. In Gegenwart anderer Damen, etwa wenn Pauline... Ja, Pauline... Wenn Pauline dabei war, da lachte sie nie. Sie schwieg dann und ließ die Blicke wandern. Es war immer etwas Freches in ihrem Schweigen. Bonjour, General. Dann gab es noch den anderen Franzosen, den Marquis de Crieux, der mich nicht leiden konnte und der mich geflissentlich zu übersehen pflegte. Ich kann mich wirklich nicht entsinnen. Wir hätten uns schon in Petersburg getroffen. Das ist möglich, warum nicht? Sie sind, sind Sie nicht der Hauslehrer? Richtig, Uchitel. Ich war damals Hauslehrer bei den Kindern des Generals. Für 700 Rubel, von denen ich nicht wusste, ob ich sie jemals bekommen würde. Uchitel, on se rappelle pas tout le monde. Er machte der Stieftochter des Generals den Hof. Oh, Mademoiselle Pauline. Das hatte ich mit großem Zorn bemerkt. Und auch, dass er sie ziemlich nachlässig behandelte. Vergessen Sie nicht, Alexei Ivanovich? Der junge Engländer war ganz anders. Dass ich Ihr Freund bin. Und wenn Sie meine Hilfe brauchen... Ja, Mr. Esley war mein Freund. Aber auch er liebte Pauline. Er war sehr schüchtern und wurde rot, wenn sie ihn ansah. Unbeholfen, stotternd. Und ich? Ich war längst satt, mit dem lärmenden und anspruchsvollen Schwarm dieser Leute kreuz und quer durch Europa zu reisen. Seit Monaten, von einem Ort zum anderen. Von Baden-Baden nach Homburg, von Schlangenbad nach Monte Carlo. Wenn nicht Pauline dabei gewesen wäre. Paulines wegen ertrug ich alle diese Leute, die ständigen Gesellschaften, den Lärm. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich liebte Pauline. Ich brauche Geld. Viel Geld, Alexei Ivanovich. Ich begriff sie nicht. Aber ich gehorchte ihr. Sie haben meine Brillanten für mich versetzt, aber ich dachte, Sie würden mehr bekommen als 1000 Francs. Das ist viel zu wenig. Alles hängt für mich davon ab, dass ich viel Geld habe. Damals verstand ich nicht, weswegen sie unbedingt so viel Geld brauchte. Das verstehen Sie nicht. Ein junges Mädchen. Ich werde es Ihnen noch nicht erklären. Aber ich werde Ihnen einen neuen Auftrag geben. Ich erfüllte alle Ihre Aufträge. Auch wenn es sinnlose Aufträge waren. Ich liebte sie. Ich war überzeugt, dass sie mich kaum bemerkt und allenfalls verächtlich fand. Hätte sie sonst erlaubt, dass ich immer wieder mit ihr von meiner Liebe zu ihr sprach? Sie hörte zu und runzelte die Stirn. Nehmen Sie diese 1000 Francs, Alexei Ivanovich. Gehen Sie damit ins Spielcasino und spielen Sie für mich. Das wollte ich nicht tun. Warum nicht? Ich war nämlich überzeugt, dass ich gewinnen würde. Aber nur, wenn ich für mich selber spielte. Ich hatte es bisher immer noch aufgespart, war noch nie im Casino gewesen. Aber einmal würde ich hingehen, spielen und dann würde ich gewinnen. Spielen Sie auf Halbpart mit mir? Ich wusste, dass ich bestimmt gewinnen würde. Aber nur mit meinem Gelde. Nicht, dass ich nicht für andere spielen wollte, aber was hätte es für einen Sinn, da ich wusste, dass ich dann verlieren würde. Es ist dumm von mir. Aber ich selber hoffe nur noch aufs Roulette. Meine Rettung. Und darum werden Sie für mich spielen. Schließlich tat ich es doch. Für Sie. Für mich. Ich nahm ihre 1000 Francs und ging in die Spielsäle. Ich wusste, dass ich verlieren würde und spielte eine Stunde lang. Währenddessen wartete Pauline auf dieser Bank. Die Kurmusik spielte dasselbe wie heute. Ja, und die Kurgäste gingen die Promenade auf und ab. Und Pauline wartete. Ihre beiden Stiefgeschwister, die sie sehr liebte, spielten in der Nähe mit anderen Kindern. Wo ist Alexei Ivanovich? Er wird gleich kommen. Ich glaube, er ist ins Spielcasino gegangen. Das darf er nicht. Papa hat es ihm verboten. Wir sollen überhaupt nicht hier beim Casino spielen, sagt ja, ja. Papa. Alexei Ivanovich wird gleich kommen. Alexei Ivanovich! Alexei Ivanovich! Wo waren Sie so lange? Nun, haben Sie? Geh wieder zu den anderen Kindern, Fettchen. Oh. Ich sagte es Ihnen vorher. Ich werde alles verlieren. Und Sie haben alles verloren. Ja, es tut mir leid. Alles. 1000 Francs. Es war eine Dummheit von mir, meine ganze Hoffnung auf einen solchen Zufall zu setzen. Sagen Sie mir nur eins. Wozu brauchen Sie das Geld? Ich will etwas zurückzahlen, was ich jemandem schuldig bin. Wem? Jetzt fragen Sie zu viel. Ich habe bemerkt, dass Monsieur de Greux Sie nicht mehr begleitet, wenn Sie ausgehen. Und dass er seit Tagen nicht mehr mit Ihnen gesprochen hat. Reden Sie nicht vom Marquis. Sie kennen ihn nicht. Vielmehr, er kennt mich nicht. Aber ich weiß genau, was das für ein Mensch ist. So? Das wissen Sie? Und woher, wenn ich fragen darf? Ich sehe es ihm an. Er hat noch nie in seinem Leben irgendetwas Anständiges getan. Ach, das ist nicht wahr. Er hat zum Beispiel, als der General vor 3 Jahren den Dienst verließ, hat er ein Defizit in der Kasse, die er übergeben musste. Sie wissen ja, wie er ist. Verschwenderisch und unbedacht. Ja, da hat ihm der Marquis ausgeholfen. Ja, es handelte sich um 30.000 Rubel. Ausgeholfen. Der Marquis, aber nicht ohne Sicherheit. Ach, der Marquis ist kein Dummkopf. Nein, bestimmt nicht. Er ist ein guter Rechner. Soviel ich weiß, hat der General ihm nach und nach seinen ganzen Besitz verpfändet. Wenn nun aus der Erbschaft nichts wird, dann geht alles, was Ihr Stiefvater hat, an Monsieur de Greux. Ja. Der General ist zu bedauern. Der Arme. wird dann auch auf Mademoiselle Blanche verzichten müssen. Er liebt sie zu sehr. Er wird es nicht ertragen. Ohne diese Erbschaft wird die Dame bestimmt nichts mehr von ihm wissen wollen. Tja. Wie gemein. Noch deutlicher kann man es einem Menschen gar nicht zeigen, dass man ihn nur des Geldes wegen nimmt. Und der General weiß es. Daher diese Telegramme nach Moskau. Wie geht es denn Tantchen? Was macht die Kranke? Ist sie noch nicht gestorben? Aber Tantchen ist gestorben. Nein. Der General hat einen Brief aus Petersburg bekommen. Ein Freund schreibt, er habe gehört, dass Antonida Wassiljewa gestorben sei. Ist das wahr? Eine zuverlässige Bestätigung fehlt noch, aber ich glaube... Das wird ein Fest geben. Das große Gut, drei Häuser in Moskau und die Wertpapiere. Mademoiselle Blanche wird auf einmal liebenswürdig werden und der Marquis wird wieder mit Ihnen sprechen. Oh, Sie sind ja sehr guter Laune. Worüber freuen Sie sich, dass Sie mein Geld verspielt haben? Warum haben Sie es mir gegeben? Ich warnte Sie. Tut es Ihnen sehr leid, dass Sie so viel verloren haben? Och. Hören Sie, Pauline, ich bin fest überzeugt, dass ich gewinnen werde, wenn ich für mich selbst spiele. Und dann können Sie so viel von mir haben, wie Sie brauchen. Warum sind Sie so sicher? Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass ich gewinnen muss. Und dass das mein einziger Ausweg ist. Wahrscheinlich kommt es mir deshalb selbstverständlich vor, dass ich auch wirklich gewinnen werde. Wozu brauchen Sie so viel Geld? Sie haben keine besonderen Bedürfnisse, Sie sind allein. Wozu also? Hat das irgendeinen bestimmten Zweck? Oh ja. Es hätte nur den einen Zweck, dass ich, wenn ich Geld hätte, für Sie ein anderer Mensch wäre. Kein Sklave mehr. Wie wollten Sie das wohl erreichen? Ich will keine Demütigungen mehr. Ich will nicht, dass mir der General in Ihrer Gegenwart Vorhaltungen macht. Ich will nicht, dass dieser Marquis mich mit hochgezogenen Brauen mustert und dabei gleichzeitig nicht bemerkt. Das hängt nicht vom Geld ab. Jeder Mensch hat den Wert, den er sich zu geben hat. Aber ich verstehe nicht, mich zu geben. Ich habe keine Formen. Die Franzosen und einige andere Europäer, die sind so formvollendet. Aber die Russen nicht. Sehen Sie, ein Franzose erträgt eine echte Kränkung, eine Kränkung des Herzens, ohne mit der Wimper zu zucken. Aber wenn man ihn ohrfeigt, das erträgt er nie. Weil es eine Verletzung der hergebrachten Form ist. Ich habe keine Form und keine Würde, ich habe nichts, ich kümmere mich nicht darum. Ich liebe Sie. Das ist alles. Ich weiß nicht, warum. Ich weiß nicht, ob Sie schön sind, ob Sie ein gütiges Herz haben, ob Sie edle Gedanken haben. Nein, Ihre Gedanken sind bestimmt oftmals gar nicht edel. Und weil Sie das von mir denken, rechnen Sie also darauf, mich mit Geld zu kaufen. Wann hätte ich so etwas gesagt? Oh, nicht mich, aber meine Achtung. Jetzt sind Sie zornig. Aber ich liebe sogar Ihren Zorn. Vor 3 Tagen in Schlangenbad flüsterte ich Ihnen zu. Sagen Sie nur ein Wort, und ich springe hier in diesen Abgrund. Wenn Sie auch nur ein Wort gesagt hätten, wäre ich sofort hinabgesprungen. Glauben Sie mir, ich wäre gesprungen. Und wenn ich es Ihnen befohlen hätte, was hätte das für mich für einen Sinn gehabt? Jeder Genuss hat Sinn. Und die volle, rücksichtslose Macht über einen anderen, ist das kein Genuss? Der Mensch ist ein Despot von Natur aus, und er liebt zu quälen. Sie auch. Oh, Sie lieben es, einen zu quälen. Sind Sie feige? Vielleicht. Das weiß ich nicht. Ich habe darüber nicht nachgedacht. Würden Sie einen Menschen töten, wenn ich es Ihnen sagte? Wen? Den ich Ihnen nenne. Den Franzosen? Sie soll nicht fragen, sondern antworten. Was geht hier vor, Pauline? Ihr Stiefvater hat sich ruiniert und wird langsam verrückt. Er macht sich lächerlich mit diesem französischen Mädchen. Und dann ist dieser Marquis da mit seinem rätselhaften Einfluss auf Sie. Ja, jetzt stellen Sie mir eine solche Frage. Wie soll ich das verstehen? Würden Sie es tun? Ja, natürlich würde ich es tun. Ich brauche es mir nur zu befehlen. Aber Sie haben das doch nicht im Ernst gefragt. Meinen Sie, Sie täten mir dabei leid? Sie würden das ausführen und ich hätte nichts damit zu tun. Und dann würden Sie zu mir kommen und auch mich umbringen, weil ich es gewagt habe, Sie hinzuschicken. Nein, nein, ich habe Sie nicht im Ernst gefragt. Ich wollte nur sehen, was Sie antworten. Ich verstehe Sie nicht, Pauline. Ich verstehe gar nichts mehr. Sehen Sie dort die beiden Leute? Wen? Die dicke Dame. Ja. Das ist Baronin Wurmerhelm und der hagere Herr mit dem Spazierstock. Ja, ja. Ein sehr einflussreicher Herr, Ihr Mann. Neulich sind die beiden an uns vorübergegangen und haben uns in einer Weise gemustert. Erinnern Sie sich? Ich war aber nicht dabei. Gehen Sie jetzt an die Baronin heran. Nehmen Sie den Hut ab und sagen Sie irgendetwas auf Französisch. Warum? Weil ich es komisch finde. Ich will sehen, wie der Baron mit dem Stock auf Sie losgeht. Sie wollen mich nur herausfordern. Sie glauben, ich würde es nicht tun? Ja, ich fordere Sie heraus. Gehen Sie. Ich will es. Was ist das für ein Einfall? Ich soll hingehen. Oder haben Sie vorhin nur geprahlt? Sie haben bei Tisch zu viel Wein getrunken. Und wenn der General dadurch Unannehmlichkeit hat? Das ist mir ganz gleichgültig. Gehen Sie. Und wie wollen Sie es dem General erklären? Gehen Sie. Aber das ist doch ein Unsinn. Sie hält. So. Na, also gut. Ich gehe. Jetzt bin ich sehr gespannt. Thank you. Sie mir gefälligst, was haben Sie angerichtet? Bitte kommen Sie gleich zur Sache, General. Sie meinen vermutlich die Begegnung, die ich mit einem Kurgast auf der Promenade hatte. Begegnung? Mit einem Kurgast? Baron Würmerhelm ist einer der einflussreichsten Herren hier am Ort. Nun und? Sie haben die Baronin beleidigt. Keineswegs. Ich bin auf die Baronin zugegangen, habe sehr höflich meinen Hut gelüftet und gesagt, Madame, j'ai l'honneur d'être votre esclave. Darauf drehte der Baron sich um und sagte, nein, ziemlich laut. Und darauf sagte ich ebenfalls ziemlich laut, jawohl, und das ist alles. Sagen Sie mal, wie sind Sie überhaupt darauf gekommen? Es war eine plötzliche Laune. Unerhört! Ich bin in den letzten Wochen recht nervös, ich bin gereizt, erregt, ich verliere sofort die Beherrschung. Es muss wohl ein krankhafter Zustand sein. Ich nehme an, dass die Baronin diese Erklärung gelten lässt. Denn ich werde ihr selbstverständlich meine Entschuldigung machen. Es gibt nämlich solche Zustände. Genug! Eine vorübergehend vermindernde Zurechnung. Schluss! Ich werde mich ein für alle Mal von Ihren albernen Schuljungenstreichen befreien. Sie brauchen sich im Übrigen nirgends mehr zu entschuldigen. Das habe ich bereits getan. Ja, ich sah mich genötigt, den Baron um Verzeihung zu bitten. Und ich habe ihm mein Wort gegeben, dass Sie, und zwar sofort, meinem Hause nicht mehr angehören. Hat der Baron das gefordert? Nein. Ich fühlte mich verpflichtet, ihm eine solche Genugtuung anzubieten. Und der Baron war es zufrieden. Wir trennen uns jetzt für immer, Alexei Iwanowitsch. Hier ist die Abrechnung. Vergleichen Sie. Und hier ist der Rest Ihres Gehaltes. Ich werde sofort den Kellner rufen und ihm mitteilen, dass ich ab morgen für Ihre Ausgaben nicht mehr aufzukommen gedenke. Das ist alles. Das ist leider nicht alles, General. Wie kommen Sie darauf, sich die Verantwortung zuzubilligen für etwas, was ich getan habe? Sie sind nicht mein Vormund. Ich bin 25 Jahre alt, Kandidat der Universität. Ich gehöre nicht zu Ihrem Hause. Ich unterrichte lediglich Ihre Kinder. Und nur die Hochschätzung Ihrer Verdienste hält mich davon ab, von Ihnen wegen dieser Ihrer unberechtigten Einmischung Genugtuung zu verlangen. Was fällt Ihnen ein? Sind Sie verrückt geworden? Jedenfalls werde ich morgen Vormittag den Baron um eine Erklärung bitten, wieso er sich, wenn er es mit mir zu tun hat, an eine andere Person gewandt hat. Als ob ich nicht selber imstande wäre, für meine Handlung gerade zu stehen. Um Gottes Willen! Wollen Sie denn noch weitere Unannehmlichkeiten machen? Verstehen Sie nicht? Gerade in diesem Augenblick kann ich keinen weiteren Skandal brauchen. Begreifen Sie doch meine Stellung. Welche Unannehmlichkeiten? Alexei Iwanowitsch! Ich empfehle mich, General. Alexei Iwanowitsch! Kellner, bitte kommen Sie. Zu Diensten, Monsieur. Auf mein Zimmer. Jawohl, bitte folgen Sie mir hier. Ist etwas. Hören Sie. Alles nach Wunsch, vortrefflich nach Wunsch. Hören Sie. Sie schreiben mir von morgen früh an eine besondere Rechnung. Ich bin nicht mehr in Diensten des Generals. Ich verstehe. Ich behalte dieses Zimmer. Es ist ja nicht zu. Ich werde selbstverständlich alles, Monsieur. Wollen Monsieur vielleicht das Zimmer eine Woche im Voraus? Das werde ich mit Ihrer Direktion. Ich besitze ja. Ich habe noch nie gespielt, aber wenn ich erst. Sie werden sehen. Ich bin so gewiss, dass ich gewinne, dass ich mich schon jetzt reich fühle. Ja, und nun gedenke ich zu schlafen. Ich danke Ihnen. Gute Nacht, Monsieur, wenn ich zu bedenken danke, gebe. Danke. Sie werden sehen. Gute Nacht. Bonne nuit, Monsieur. Herein. So früh? Ich habe mit Ihnen zu sprechen. Pardon, j'ai oublié votre nom. Monsieur Alexis, n'est-ce pas? Bitte, Marquis, treten Sie ein. Ich wollte gerade ausgehen. Worum handelt es sich? Ich möchte Sie veranlassen, im Auftrage des Generals übrigens, die Absicht aufzugeben, die Sie gestern Abend geäußert haben. Ich werde tun, was ich für richtig halte. Der Baron würde Sie gar nicht vorlassen. Das käme darauf an. Er wird Sie hinauswerfen lassen. Das glaube ich nicht einmal. Ich verstehe nur nicht, warum Sie das interessiert, Marquis. Ich habe mit dem General zu tun. Das dürfte Ihnen wohl nicht entgangen sein. Geschäftlich. Außerdem gibt es da einige besondere Umstände. Die kenne ich nicht. Kurz und gut, es darf keinen weiteren Skandal geben. Ist es nicht höchst undankbar von Ihnen, mon pauvre Chitel? Man hat Sie in der Familie des Generals so freundlich behandelt, Sie waren... Man hat mich weggejagt. Ist das freundlich? Vielleicht lässt es sich einrenken. Peut-être. Der General wäre bereit, Sie später wieder ins Haus zu nehmen, wenn Sie die Sache nur ruhen lassen. Ich verzichte. Wie stellen Sie sich das vor, ein Grünschnabel wie Sie? Ridicule. Beim Baron Genugtuung fordern. Lächerlich. Bilden Sie sich denn wirklich ein, der Baron würde nicht sofort nach dem Lakaien rufen, damit der Sie hinausbegleitet? Sie irren sich, Marquis. Ich werde nicht selber hingehen. Ich war gerade im Begriff, zu Mr. Astley zu gehen, der mein Freund ist und den Sie wohl auch kennen, um ihn zu bitten, mein Sekundant zu sein. Und Mr. Astley würde es als persönliche Beleidigung auffassen. Sie wissen ja, wie eigensinnig die Engländer sind, wenn der Baron ihn nicht anhören würde. Dann würde er seinerseits dem Baron einen Freund schicken. Und er hat beachtliche Freunde. So kommen wir nicht weiter. Ich habe Ihnen nur noch diesen Brief zu übergeben und auf Ihre Antwort zu warten. Ich soll in Ihrer Gegenwart? C'est la condition. Keine weiteren Dummheiten. Bitte gehorchen Sie mir. Ich habe wichtige Gründe. Denken Sie an Schlangenbart. Ihre Pauline. Wenn Sie mir wegen heute Nachmittag böse sind, so verzeihen Sie mir bitte. Ach so. Bitte sagen Sie, Mademoiselle, Sie könne ganz ruhig sein. Gestatten Sie übrigens die Frage, wie kommt es, dass Sie mir diesen Brief erst jetzt übergeben? Nun, ich wollte zuerst erfahren, was Sie vorhaben. Ich verstehe. Es war Ihnen wohl befohlen, diesen Brief nur im äußersten Falle abzugeben, nicht wahr? Peut-être. Au revoir, Monsieur. Alexis? Lassen Sie die Tür offen. Ich gehe spazieren. Wir werden noch mit dir abrechnen, mein lieber Marquis. Wir werden uns noch ganz anders sprechen. Oh, Mr. Alexei Ivanovich. Ich bin gerade unterwegs zu Ihnen und Sie... Und ich zu Ihnen, Mr. Astley. Dann wollen wir hier gemeinsam frühstücken. Kommen Sie an meinen Tisch. Die Sonne ist hier sehr schön. Sind Sie schon umgezogen? Nein, ich bleibe im Hotel. Aber weiß denn jeder Mann in diesem Ort schon alles? Oh, jeder nicht, aber ich habe es bereits erfahren. Ja, von wem, wenn ich fragen darf? Darf ich Sie zuerst etwas fragen? Ja, bitte. Tee oder Kaffee? Kaffee, bitte. Herr Ober, noch einen Kaffee. One coffee more, Mr. Astley. Ihre kleine Szene von gestern Nachmittag hat im Hause des Generals großes Aufsehen erregt. Ja, ich begreife nicht recht, warum. Der General war erregt wie noch nie, beinahe erschrocken. Er hatte Grund dazu. Und Marquis de Grieux kam eben zu mir mit einem Zettel von Pauline. Man hat Pauline offenbar aus dem Schlaf geholt, nur damit sie diesen Zettel schriebe. Nun, Miss Pauline wird es leid getan haben, dass sie Ihnen einen solchen Auftrag gab. Von dem Sie allerdings nicht erwartet haben mag, dass Sie ihn buchstäblich ausführen würden. Mr. Astley, jetzt errate ich, von wem Sie das alles erfahren haben. Von Pauline selber. Zu dieser Annahme haben Sie keinerlei Berechtigung. Auf eine solche Frage antworte ich nicht. Ich will Sie nicht ausforschen, Mr. Astley. Ich bitte Sie auch nicht um Ihren Rat, sondern nur um Ihre Meinung. Ich glaube, Sie wissen mehr als ich. Coffee, please. Oh, Café au lait, Monsieur. Ich glaube auch, dass ich besser orientiert bin als Sie. Es handelt sich nämlich um Mademoiselle Blanche. Wieso? Das begreife ich allerdings nicht. Mademoiselle Blanche kann es sich durchaus nicht leisten, dass sie an diesem Ort zum zweiten Mal in einen Skandal verwickelt würde. Zum zweiten Mal? Ja, vor ein paar Jahren ist diese Dame nämlich bereits hier gewesen. Sie hieß damals allerdings etwas anders. Sie war keine Comtesse, sie hieß Fräulein Selma. Sie erschien hier in Begleitung eines italienischen Fürsten, dann war es ein polnischer Graf. Und schließlich war sie allein. Sie spielte viel und hoch und sie verlor ständig. Eines schönen Tages verduftete auch der Graf, aber sie saß noch immer jeden Abend beim Roulette. Und als sie die letzten 100 Francs verspielt hatte, sah sie sich rings im Kreise um und bemerkte neben sich Baron Wurmerhelm, der sie aufmerksam und mit tiefem Unwillen musterte. Und das spürte sie offenbar nicht, denn sie bat den Baron mit einem gewissen Lächeln, doch für sie 10 Louis d'Or auf Rouge zu setzen. Und noch am gleichen Abend erhielt sie auf die Beschwerde der Baronin hin die Aufforderung, sich nicht mehr im Spielcasino zu zeigen. Das ist Mademoiselle Blanche? Das war sie. Damals. Jetzt ist sie fest entschlossen, Generalin zu werden. Vermutlich, damit ihr in Zukunft solche Begegnungen mit der Police erspart bleiben. Sie will absolut zur Gesellschaft gehören. Sie zeigt sich täglich auf der Promenade mit dem General oder mit Pauline. Auf gar keinen Fall darf der Baron von Neuem auf sie aufmerksam gemacht werden. Begreifen Sie jetzt? Nein, das begreife ich nicht. Und auch Sie begreife ich nicht, Mr. Esley. Warum haben Sie den General nicht über diese Frau aufgeklärt? Ich nehme an, dass der General noch viel mehr über sie weiß. Er ist sehr unglücklich. Vorgestern beklagte er sich über starke Schmerzen im Bein. Ist ja schwer rheumatisch. Nachmittags sah ich ihn neben der Equipage von Mademoiselle Blanche zu Pferde. Ich wusste, dass er schreckliche Schmerzen auszustehen hatte, aber seine Haltung im Sattel war ausgezeichnet. In diesem Augenblick schoss mir der Gedanke durch den Kopf, dass er ein ganz und gar verlorener Mensch ist. Ja. Und Pauline? Weiß auch sie es? Und zeigt sich trotzdem täglich Arm in Arm mit dieser Person? Bedenken Sie, dass Miss Pauline ja die beiden Stiefgeschwister hat, um die dieser wahnsinnige alte Mann sich überhaupt nicht mehr kümmert und deren Erbe er vermutlich auch längst durchgebracht hat. Ja, das mag stimmen. Die Kinder. Solange sie bleibt, kann sie diese kleinen Geschwister verteidigen. Vielleicht auch noch einen Teil des Gutes retten. Ja, jetzt verstehe ich, warum alle so leidenschaftlich an der alten Hexe in Moskau interessiert sind, die nicht sterben will, obwohl hier alle nur auf die Erbschaft warten. Sure. Sobald der General diese Erbschaft antreten kann, darf er Blanche heiraten. Pauline ist frei, der Marquis wird abgefunden und ausgezahlt. Nur darauf wartet er ja hier. Ach, meinen Sie, dass er nur darauf wartet? Sonst wüsste ich nichts. Auch Pauline wird erben. Und kaum hat sie Geld, wird sie sich ihn an den Hals werfen. Alle Frauen sind so. Und Pauline hat nur eine einzige Fähigkeit. Leidenschaftlich zu lieben und sonst nichts. Haben Sie sie jemals beobachtet, wenn sie sich allein glaubt? So etwas Vorbestimmtes, Unentrinnbares, Verdammtes. Sie ist zu allem fähig. Zu allen Schrecken des Lebens und der Leidenschaft. Alexei Iwanowitsch! Alexei Iwanowitsch! Was ist denn da? Drüben bei Ihrem Hotel. Da scheint jemand nach Ihnen zu rufen. Wer mag das sein? Die Dame scheint gerade angekommen zu sein. Eine Menge Koffer stehen um sie herum. Aber warum sitzt sie denn in einem Lehnstuhl? Ach, das ist ja... Alexei Iwanowitsch! Ja, das ist ja... Sie sollten hingehen. Das ist so, als ob es mitten im Sommer plötzlich zu schneiden beginnt. Das ist die Totgeglaubte, lebendiger denn je. Daher blieben alle Telegramme ohne Antwort. Gehen Sie hin, begrüßen Sie sie. Eine merkwürdige Erscheinung. Ja, entschuldigen Sie mich. Na, Alexei Iwanowitsch, was stehst du denn da und glotzt mich an? Verstehst du nicht mehr, guten Tag zu sagen? Guten Tag. Oder hast du mich nicht erkannt? Habt ihr mich schon beerdigt? Ein Telegramm nach dem anderen habt ihr abgeschickt. Ist sie gestorben oder nicht? Ich weiß alles. Da bin ich nun also. Gesund und lebendig. Die Reise ist eine Kleinigkeit. Im Waggon ist es still und angenehm. Und wie sieht es hier aus? Ein hübscher Ort. Halte mein Haus. Ja, warm, schöne Bäume, das gefällt mir. Und was macht der General? Der General ist im Hotel? Ich habe schon gehört. Er hält sich eine eigene Equipage. Le Seigneurus, zu Hause macht er bankrott und hier lebt er als großer Herr. Komm, fahrt mich jetzt hinein. Potapitsch, fass an. Jawohl, Mütterchen. Die Tür auf. Bitte sehr, Madame. Und der kleine Franzose, ist der auch immer dabei? Ach, meinst du den Marquis? Na, wir werden ja sehen. Pass doch auf, du Tollpatsch! So, na, hier ist es ja wohl schon. Ja, gleich rechts. Hm. Macht mal die Tür auf. Bitte sehr, Madame. Du lieber Gott. So, da finde ich sie alle zusammen. Das habt ihr nicht erwartet. Mein lieber Neffe. Verdammt. Du hast viel zu viel für deine Telegramme ausgegeben. Von hier ist das nicht billig. Da habe ich denn die Beine auf die Schultern genommen und habe mich aufgemacht. Admiration. Ah, da ist ja auch unser Franzose, Monsieur de Grieux, nicht wahr? Surprise charmante. Ah, surprise charmante. Was glaube ich? Ich kenne dich. Dem traue ich nicht über den Weg. Und wer ist das? Darf ich vorstellen? Ach, Comtesse de Comanche. Verheiratet? Nein, ein junges Mädchen. Oh, ein lustiges junges Mädchen. Was? Versteht sie Russisch? Nein, dann also bonjour. Bonjour, madame. Oh, oh, oh, wie sie sich ziert. Man sieht sofort, was das für ein Vogel ist. Irgendeine Schauspielerin oder sowas. Nein, das kann... Ah, und du, Pauline, was machst du denn hier? Wie lange bist du denn unterwegs? Wie lange unterwegs? Ich unterwegs gewesen bin? Na, siehst du, du bist die Einzige, die mich etwas Vernünftiges fragt. Die Ärzte meinten, wenn ich ins Ausland fahren könnte und eine Kur machte, dann würde ich vielleicht noch gesund werden. Da habe ich mich eines Tages entschlossen, die Sachen gepackt und am Freitag bin ich losgefahren. Potapitsch ist mit, sonst niemand. Ich hatte einen Waggon für mich, ich hätte auch ganz allein reisen können. Und ihr? Die Zimmer scheinen ja recht gut zu sein in diesem Hotel. Die Herrschaften sind immer sehr zufrieden. Ja, prächtig, prächtig. Sag mal, womit bezahlst du das eigentlich? Du hast doch alles längst verpfändet. Oh nein. Wie viel du allein dem kleinen Franzosen da schuldest. Ich weiß alles. Nein, nein, lass mich doch nicht kontrollieren. Was sagst du, du lässt dich nicht kontrollieren? Meine Ausgaben überschreiten. Was? Deine Ausgaben überschreiten keineswegs deine Mittel? Nein, nein. Das Vermögen der Kinder hast du wohl auch schon durchgebracht. Du großartiger Vormund. Und hier wird gespielt, habe ich gehört. Ich kann mir vorstellen, wie du spielst. Ich bin noch nie im Roulette. Lüg nicht, natürlich spielst du. Du bist vom Roulette gar nicht wegzubringen. Ich brauch dich nur anzusehen. Na? Und du, Pauline, komm mal näher her. Na, Tante? Du bist die Beste von allen, ein braves Mädchen. Nur dein Charakter. Naja, schließlich habe ich auch einen Charakter, der nicht ganz einfach ist. Dreh dich mal um. Ist das dein eigenes Haar? Ja. Ja. Diese neue dumme Mode kann ich nämlich nicht ausstehen. Schön siehst du aus. Danke, Tantchen. Wenn ich ein Mann wäre, würde ich mich in dich verlieben. Warum heiratest du mich? Du musst recht bald heiraten. So. Und was mich betrifft, so will ich jetzt an die frische Luft. Ich habe zu lange im Waggon gesessen. Ich will mir hier alles genau ansehen. Den Alexei Iwanowitsch musst du mir abtreten. Er kann mich herumführen und er wird mir alles wunderschön erklären. Nein, sonst brauche ich niemanden. Beaucoup de plaisir. Was Plaisir. Ihr seid allesamt komisch. Ja, übrigens... General, Geld bekommst du von mir keins, wenn du etwa darauf hoffst. Aber so, und jetzt, Potapitsch, fahr mich jetzt hinaus. Alexei Iwanowitsch, komm mit. Ach, was lauft ihr alle hinter mir her? Ein ganzer Schwarm von Leuten. Aber Matan, wir wollen ich dich doch nur begleiten. Niemand, nur Alexei Iwanowitsch. Lass uns doch mit. Ach, bitte, lass uns. Also schön, schön, wenn ihr unbedingt mitkommen müsst. Bitte ja. Sehr, bitte das sehr. Das ist schön. Ich will mir jetzt die Spielsäle ansehen. Nein, Matan, das ist unmöglich. Also warum unmöglich? Das ist sehr gut möglich. Aber nein, Alexei Iwanowitsch, ja. Dort ist wohl das Haus, was? Potapitsch, schieb meinen Rollstuhl dorthin durch die Tür. Jawohl, Mütter. Ach, komm, sei doch geschickter. Ungeschickter Bursche. Na, seht ihr, das geht doch wie geschmiert. Und jetzt erklär mir mal, Alexei Iwanowitsch, was das alles bedeutet, diese vielen Tische. Das ist das Roulette, nicht wahr? Jawohl, das ist das Roulette. Potapitsch, schieb mal den Stuhl ganz nah heran. Jawohl, Mütterchen. Wie eine Waffe? Damit ich sehen kann. Zero. Was hat er gerade gesagt? Zero. Zero? Und warum nimmt er jetzt das ganze Geld weg, das da auf dem Tisch war? So eine Masse. Keiner hat gewonnen, was? Doch, natürlich. Wenn Zero kommt, dann haben alle verloren. Nein, nicht alle. Der gesetzt hat. Ah, so, außer wenn jemand selber auf Zero gesetzt hat. Mesdames, Messieurs. Ja, dann bekommt er... Das 35-fache. Was? Das 35-fache? Das ist großartig. Faites votre jeu. Votre bitch. Jawohl, Mütterchen. Setz sofort einen Louis-D'Or auf Zero. Jawohl, Mütterchen. Rien ne va plus. Warum soll ich noch einmal herauskommen? Was für Unsinn, abwarten. Zero. Ah, ja, hab ich's nicht gesagt. Oh, ich weiß schon, was ich tue. Mesdames, Messieurs. Ach, 35 Lüder auf einen Schlag. Also, nochmal. Faites votre jeu. Potapitsch. Jawohl, Mütterchen. Setz 10 Lüder auf Zero. Jawohl, Mütterchen. So ruhig mir doch nicht immer dazwischen, Alexei Iwanowitsch. Setz 20 Lüder auf Zero. Rien ne va plus. Wir werden schon sehen. Zero. Zero. Mon Dieu, diese alte Dame versteht nichts vom Roulette. Aber sie hat schon zweimal gewonnen. Mesdames, Messieurs, faites votre jeu. Aller heiligen Willen. Rien ne va plus. Jetzt setzt sie zum dritten Mal auf Zero. Das ist doch eine Kunst, ich gewinne immer. Zero. Was? Jetzt immer 100 auf Rouge. Ach nein, was sind denn hier 100? Mesdames, Messieurs, faites votre jeu. Potapitsch. Jawohl, mit 500 auf Rouge. Jawohl, Mütterchen. Wie viel bekomme ich, wenn Rouge herauskommt? Also, nur so viel, wie ich gesetzt habe? Das ist ja sehr bescheiden. 30 Rouge per Repasse. Es ist genug jetzt, ja? Wie viel habe ich gewonnen? Lass mich mal zählen. Das ist eine ganze Menge bei einer 12.000 Rubel. Komm, komm, komm, Potapitsch. Hier, alles in den Beutel. Los. So, und jetzt will ich Mittagessen. Und dann lege ich mich ein wenig hin und dann gehe ich weiter spielen. Nein, um Gottes Willen. Was denn? Das Glück kann sich doch ändern. Das Glück kann sich wenden, ist ja Unsinn. Ja, aber liebe Tante... Ja, außerdem ist das mein Geld. Ja, aber... Alexej Ivanovich, ja. Da steht ein Bettler. Gib ihm 10 Franken. Pauline, morgen gebe ich dir Geld für ein Kleid. Oh, vielen Dank. Ja, der Dame da. Wie heißt diese Dame? Ja, Mademoiselle Blanche. Mademoiselle Blanche werde ich auch ein Kleid kaufen. Oh, merci beaucoup. Bitte sehr. Keine Ursache. Da steht ein Invalide. 10 Franken diesem Invaliden. Alexej Ivanovich, ja. Hast du auch schon mal gespielt? Ne? Nein, noch nicht. Was, noch nicht? Versuch's mal. Nein. Warte mal, ich gebe dir etwas Betriebskapital. 100 Franken. Was denn? 100. 200, so, ich leiste dir. Ja, ich danke sehr. Wieder ein Bettler. 10 Franken. Ja. So, und jetzt schnell zum Mittag. Nachher geht's. Halt, noch ein Bettler. Ein ganz alter Mann. Potapitsch, gib ihm 20 Franken. Jawohl, Mütterchen. Was? Er will kein Geld? Er ist gar kein Bettler, aber das Geld können Sie doch ruhig nehmen. Hören Sie! Deswegen braucht er doch nicht beleidigt zu sein. Gib's dem Hotelportier, Alexej Ivanovich. Ja. Da siehst du, General, alle bekommen von mir. Ja, ich seh's. Nur dir gebe ich nichts. Dass du's weißt. Ich weiß. Schweig! Kenn deine Antworten und deine Lügen. Nein, aber... Deine Ausreden. Schweig! Von mir keine Kopeke. Nachmittags will ich euch alle nicht mehr sehen. Verstanden? Also, nur Alexej Ivanovich kommt mit. Der Einzige, auf den ich mich verlassen kann. Ich werde dich rufen lassen, sobald ich mein Mittagsschläfchen beendet habe. So. Meine Ruhe. So, nun guten Appetit. Guten Appetit. Alexej Ivanovich, ich flehe Sie an. Kommen Sie in mein Zimmer für einen Augenblick. Ja. Ich finde... Ihr Benehmen höchst seltsam. Entschuldigen Sie, ich möchte Sie warnen. Was wollen Sie eigentlich von mir, General? Ich möchte Sie vielmehr bitten, diese alte Frau nicht zugrunde zu richten. Wenn sie weiterspielt, wird sie verlieren. Sie haben ja gesehen, wie sie spielt. Ja, aber... Aber sie ist eigensinnig und böse. Und wenn sie erst anfängt zu verlieren, dann wird sie den Spieltisch nicht eher verlassen als bis sie... Wer weiß, wie viel verspielt hat. Ja, aber ich verstehe nicht genau. Denken Sie an meine Familie, Alexej Ivanovich. Retten Sie uns. Ich flehe Sie an. Ja, sagen Sie mir nur, General, womit kann ich Ihnen hier helfen? Marquis, bitte kommen Sie herein, Mademoiselle Blanche. Helfen Sie mir, unseren jungen Freund zu überreden, dass er... Alexej Ivanovich, Sie sollten wirklich an uns alle denken. Sie sind der Einzige, der einen gewissen Einfluss auf diese schreckliche alte Frau hat. Aber was soll ich denn tun? Gehen Sie einfach nicht mehr mit. Ja, weigern Sie sich. Ja, dann findet sich bestimmt ein anderer. Ja, das ist richtig. Ja, das ist richtig. Nein. Bleiben Sie bei ihr. Versuchen Sie, die alte Frau abzulenken. Überreden Sie sie. Seien Sie ihr Berater. Berater? Oder lassen Sie sie zumindest nicht allzu viel verlieren. Nichts verlieren. Warum wollen Sie das nicht selbst übernehmen, Monsieur de Greux? Aber mit mir will sie ja nichts zu tun haben. Mademoiselle Blanche, was sollen wir tun? Oh, mon cher Monsieur Alexis, soyez si bon. Sie sind ein so liebenswürdiger junger Herr. Sie werden mir doch diese Bitte erlauben. Alexej Ivanovich, verzeihen Sie bitte, dass ich gestern mich Ihnen gegenüber so vergessen habe. Aber General... Ich wollte eigentlich ganz etwas anderes sagen. Der General will sagen, dass nur Sie können uns helfen. War nicht so gemeint. Sie sind doch der Einzige von Einfluss. Hören Sie mich an. Ich bitte Sie, ich verneige mich vor Ihnen auf gut russische Weise. Aber General, Sie beschämen mich. Sie allein, verstehen Sie, ganz allein, Sie können uns jetzt helfen. Natürlich, nur Sie. Certainement. Peterchen, General, die gnädige Frau hat mich geschickt. Was willst du denn? Und Alexej Ivanovich möchte sofort zu ihr kommen. Sie konnte nicht schlafen, sie war zu unruhig. Sie will sofort wieder gehen. Was? Spielen? Sie wartet schon unten bei der Treppe. Sie ist sehr ungeduldig. Herr General, soll ich? Ich bin ruiniert. Bitte, schnell, Alexej Ivanovich. Ja, ich komme. Kelme Gär. Sie wünschen, mein Herr? Ich möchte im Auftrag der Besitzerin ein paar russische Wertpapiere verkaufen. Gewiss, gern. Sehr schön. Aber ich müsste mich zuvor nach dem augenblicklichen Kursstand erkundigen. Ja, wie lange dauert das? Ein paar Tage. Was, ein paar Tage? Ja, sagen wir bis Freitag. Unmöglich, das Geld wird sofort benötigt. Ja, wenn es unbedingt sein muss. Ja, ich komme sofort. Mit einem kleinen Abzug als Risikoprämie gewissermaßen. Ja, wie viel geben Sie für die Papiere? Ich könnte Ihnen ausrechnen. Ja, ja, bitte. 42.000. Was? So wenig? Ja, wenn Ihnen das nicht passt. Also gut, behalten Sie sie. Und falls Sie noch mehr verkaufen wollen? Ja, danke. Die Spielsäle sind bis Mitternacht geöffnet und danke. Mein Geschäft ebenfalls. Danke. Wir schließen auch erst um Mitternacht. Danke. Man kann nie wissen. Zero. Ach, Zero. Das verfluchte Zero ist herausgekommen und ich habe es nicht gesetzt. Aber Mütterchen, Zero ist doch so selten. Ach was, du bist schuld. Du hast mir abgeraten. Aber es gibt doch Glücksfälle, Mütterchen. Ich werde dir Glücksfälle geben. Potapitsch, roll mich weg. Jawohl, Mütterchen. Mesdames, Messieurs, faites votre jeu. Ich habe alles verloren. Alles habe ich verloren. Na, los, Alexei Ivanovich. In die Wechselstube, neues Geld holen. Ja, aber Mütterchen, und keine Widerrede. Das Geld in mein Zimmer. Ich fahr fort. Ja, wohin denn, Mütterchen? Wo wollen Sie denn hin? Nach Moskau zurück. Sofort. Tantchen, bitte, liebes Tantchen. Ach was, Tantchen? Hol dich der Teufel mit deinem Tantchen. Hast du ja nur Angst um deine Erbschaft? Oh, Tantchen, wie kannst du denn? Tantchen. Ach, lass mich gefälligst in Frieden. Was geht das euch an? Mais Madame. Und was will mir der französische Monsieur die ganze Zeit weismachen? Mais Madame. Ich habe nicht um seinen Rat gebeten. Lass mich in Ruhe. Na und du? Wie heißt du? Blanche? Was willst du denn hier? Gehörst du zur Familie? Die andere. Mais elle vivra cent ans. Was hat sie gesagt? Dass ich noch 100 Jahre lebe? Dann rechnest du also auf meinen Tod, General, was? Tantchen, bitte. Rasch! Jag sie alle hinaus, Alexei Ivanovich. Tantchen, du kannst mich doch... Ach, was geht es euch an? Ich habe mein eigenes Geld verspielt und nicht das eure Geld. Rasch! Auf Wiedersehen, Tantchen. Nein, Pauline. Du bleibst hier. Ja. Sag mal, Pauline, will dein Stiefvater wirklich diese Person heiraten, diese Artistin oder was sie ist? Ist das wahr? Ich weiß es nicht genau, aber Mademoiselle Blanche macht kein Geheimnis daraus und ich... Ja, ja, genug, ich verstehe alles. Und jetzt ist es mit ihm zu Ende. Mütterchen. Bleiben Sie, Alexei Ivanovich, Sie sollen Zeuge sein. Was willst du hier noch, Pauline? Es ist beinahe unschicklich für dich, länger bei ihm zu bleiben. Mein Haus in Moskau ist groß genug. Es ist eher ein Palais als ein Haus. Du kannst allein für dich eine ganze Etage haben. Komm mit, verlass diese ganze Gesellschaft und komm zu mir. Na, willst du oder willst du nicht? Wollen Sie wirklich noch heute fahren? Meinst du, ich erzähle Witze? Was ich gesagt habe, das tue ich auch. Ich habe vorhin 15.000 Rubel verspielt. Zu Hause habe ich vor 3 Jahren das Versprechen abgegeben, unsere hölzerne Kirche in eine steinerne umzubauen. Und stattdessen verspiele ich das Geld im Roulette. Jetzt fahre ich nach Moskau, um eine Kirche zu bauen. Kommst du mit? Wenn Sie mir wenigstens noch 2 Wochen Zeit geben. Ich habe wichtige Gründe, noch wenigstens 2 Wochen hier zu bleiben. Also, du willst nicht? Ich kann nicht. Ich will meine beiden Geschwister nicht allein. Ach was, das ist nicht die Hauptsache. Auch für die finde ich ein Plätzchen. Du hast einen anderen Grund. Ach, nein. Ich wünsche dir alles Gute, aber ich weiß genau, warum du nicht mitkommen willst. Pauline, mit diesem Franzosen wirst du kein Glück haben. Sie wissen es also auch. Alle wissen es. Nur ich nicht. Was geht Sie das an? Ich habe Sie nicht gefragt. Ist auch nicht meine Sache. Aber es würde mir leid tun um dich, Pauline. Leb wohl, Pauline. Leben Sie wohl und haben Sie vielen Dank. Na. Und du, Alexei Ivanovich, auch du leb wohl. Wie soll ich Ihnen nur... Ja, ich werde dich schon irgendwo empfehlen. Aber dass Sie wissen... Was? Dass Mademoiselle Pauline und dieser widerwärtige Franzose... Das geht Sie gar nichts an. Dann sprechen Sie doch mit ihr. Ja, morgen schon. Ha, unterstehen Sie sich. Jetzt scher dich fort. Ich will niemand mehr sehen von euch Betrügern. Na, gehen Sie schon. Ja, Mütterchen. Und ich danke. Raus! Verzeihen Sie, Monsieur. Was ist denn? Was wollen Sie denn? Die Direktion hört, dass Sie wieder in Dienst sind. Des Generals natürlich, also ja. Dann keine besondere Rechnung. Nein, natürlich. Nun halten Sie mich nicht auf. Sie wohl. Was willst du denn? Sie möchten bitte sofort zur gnädigen Frau kommen, Alexei Ivanovich. Ja, ich bin doch gerade erst von ihr fort. Die gnädige Frau ist unruhig, kann kaum sitzen. Hol mir sofort Alexei Ivanovich, hat sie gesagt. Ja, warum denn? Sie reist doch ab. Es sind aber noch 20 Minuten bis zur Abfahrt. Ja, was will sie denn noch von mir? Alexei Ivanovich, Mütterchen. Es ist aber höchste Zeit. Geh mal rasch voraus. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Ja, wohin? Na, frag nicht so dumm. Bis Mitternacht sind die Spielsäle offen. Dann also los. Ja, ich denke, Sie wollen... Sie reisen ab. Ich will erst mein Geld wieder zurückgewinnen. Nein, nein, nein. Ich komme nicht mit. Was? Nein. Was soll denn das heißen? Ich würde es mir ewig vorwerfen. Ich will nicht länger dabei sein. Ich will es nicht mit ansehen. Weder als Helfer noch als Zeuge. Ja, und hier, bitte, sind die 50 Louisdor. Ich lege sie auf den Tisch. Ich will sie nicht. Leben Sie wohl. Das ist so ein Unsinn. Aber geh du nur ruhig. Ich finde den Weg auch allein. Potapitsch, du kommst mit. Jawohl, Mütterchen. Aber wenn Alexei Iwanowitsch abreist... Keine Widerrede, mach schnell. Herr Alexei. Alexei Iwanowitsch. Was ist? Potapitsch? Ja, ich bin's. Darf ich herein? Ich liege noch im Bett. Bitte stehen Sie auf. Ich hab's ja gewusst. Kleiden Sie sich bitte an, Väterchen. Bitte. Ich hab's ja gewusst. Sie müssen sofort zur gnädigen Frau. Ich hab's ja gewusst. Was ist denn geschehen gestern? Sie haben's ja auch gewusst. Alles verloren. Sie hat alles verloren. Das ganze neue Geld, das Sie geholt haben. Was? Also noch einmal 10.000 Rubel. Erst hat ein Pole für Sie die Einsätze gemacht. Gott möge mich strafen, wenn ich nicht die Wahrheit sage. Er stahl ihr das Geld vom Tische, wenn sie einmal gewann. Und wann gewann sie schon? Väterchen, ich hab's ja gewusst. Ich hab gar nicht mitwollen von Moskau weg in das verfluchte Ausland. Ja, ja, ja. Und was soll ich nun noch? Gleich zu ihr kommen, Väterchen. Sie ist ja ganz krank. Ganz blass sieht sie aus. Und ihre Hände zittern, Mütterchen. Sie sind ja ganz... Ja, ja, ja, ja. Alexei Iwanowitsch, du hast gestern Abend recht gehabt, als du nicht mitkommen wolltest. Ich habe mir von Mr. Ashley Geld leihen müssen, um nach Hause fahren zu können. So steht es mit mir. Ich bitte dich, erkläre ihm, dass ich immer noch ziemlich reich bin. Mit den drei Gütern und den beiden Häusern, damit er sich keine Sorgen wegen des Geldes macht. Ich schicke es ihm nach einer Woche. Ich habe was zugelernt. Ich verurteile niemand mehr. Nicht einmal den General. Nur Geld bekommt er keins von mir, denn er ist ein Dummkopf. Aber ich, alte Person, auch nicht viel gescheiter bin. Ja, so ist es. Gott sucht auch die Alten heim und bestraft sie für ihren Stolz. Leben Sie wohl, Alexei. Begleiten Sie mich noch zum Bahnhof. Diesmal reise ich wirklich ab. Ja, diesmal reiste sie wirklich ab. Ich brachte sie nicht zum Bahnhof, sondern nur bis zu dieser Bank. Sie reiste ab und hinterließ ein Chaos. Welche Schande! Um alles gebracht! Zerstörte Hoffnungen. Mon cher General, arm wie eine Kirche. Träume, hätte sie wenigstens Hirngespinste. Aber es war nicht die einzige Abreise dieses Tages. Meine Rechnung, Sie. Auch der Marquis reiste ab. Vormittags. Nach 6 rief man mich zum General. Alexei Iwanowitsch. Er musste, wie im Selbstgespräch, mitten im Zimmer gestanden haben. Retten Sie. Jetzt zog er mich mit beiden Händen zum Divan. Alexei Iwanowitsch, retten Sie mich. Er war im höchsten Grad verstört. Mademoiselle Blanche lässt mich den ganzen Tag schon nicht zu sich. Sollte ich etwa zu ihr und gehen? Und der Grieux ist weggefahren. Für ihn bitten? Mein ganzes Vermögen gehört dem Marquis. Ist ihm verpfändet. Jeder wusste es. Ich bin verloren. Wie wollte er seine Hotelrechnung bezahlen? Ganz und gar verloren. Und Pauline? Und Mademoiselle Blanche. Er sprach immer wieder von Blanche. Vielleicht fährt sie dem Marquis nach. Er fiel auf dem Divan zusammen. Das ist so undankbar, das ist so undankbar, so undankbar. Was konnte man mit einem solchen Menschen machen? Nach Stunden verließ ich ihn. Er vergoss Ströme von Tränen. Es war schon 9 Uhr abends. Da ging ich auf mein Zimmer. Pauline! Hier! Bei mir! Pauline! Ich habe lang auf Sie warten müssen. Alexei Iwanowitsch! Pauline! Wenn ich komme, dann komme ich ganz. Zünden Sie die Kerze an. Ich will Ihnen einen Brief zeigen. Ja, gleich, Pauline. Der Grill schreibt, dass eine prekäre Lage ihn leider zwinge, den Besitz, den mein Stiefvater ihm in Petersburg verpfändet hat, nunmehr durch Freunde verkaufen zu lassen. Es täte ihm leid, aber er habe selber Schwierigkeiten. Ja. Ja, und was soll nun werden? Finden Sie doch endlich die Katze! Aber mit Ihnen, Pauline. Er schreibt weiter, dass mein Stiefvater bedauerlicherweise auch mein Vermögen durchgebracht hat. Und daher habe er sich entschlossen. Lesen Sie selbst! Ich habe mich entschlossen, auf 50.000 Franken meiner Forderung zu verzichten. Ich habe den General Pfandverschreibung in dieser Höhe retourniert, so dass Sie nunmehr durch ein Gerichtsurteil das Ihrige zurückfordern können. Ich bin überzeugt, dass Sie mein Verhalten als die vorteilhafteste Lösung der ganzen Angelegenheit ansehen werden. Ich glaube, durch eine solche Großzügigkeit, meinen Verpflichtungen als Ehrenmann in ausreichendem Maße nachgekommen zu sein, Ihr Andenken wird ewig in meinem Herzen weiterleben. Ja, das ist sehr deutlich. Haben Sie von diesem Menschen jemals etwas anderes erwartet? Ich habe nichts erwartet. Kratzt ihn! Er war längst nicht mehr der, der er anfangs war. Er ist abgefahren, ohne sich von mir zu verabschieden. Er dachte, ich würde mich an ihn klammern. Oh, mit welchem Vergnügen würde ich ihm die 50.000 ins Gesicht werfen? Ja, aber dieses Papier befindet sich doch beim General. Verlangen Sie es von ihm und geben Sie es die Grieux zurück. Ach, unmöglich. Dem alten, verzweifelten Mann kann ich das nicht zufügen. Aber die Tante in Moskau... Ach, ich kann nicht zu ihr. Außerdem will ich niemandem um Verzeihung bitten. Ach, was kann ich denn tun? Was kann ich nur tun? Wie war es Ihnen möglich, diesen Schuft zu lieben? Ich werde ihn zur Rede stellen. Wo ist er jetzt? Doch, er sprach mal davon, dass er in Frankfurt zu tun hätte. Ich fahre hin. Ich finde ihn morgen mit dem ersten Zug. Doch, er würde Ihnen womöglich sagen, als erstes, gebt mir meine 50.000 Francs zurück. Ach, woher sollen wir denn diese 50.000 Francs auftreiben? Woher denn? Ja, da fällt mir ein, wie wäre es mit Mr. Esley? Alex! Er ist sehr wohlhabend. Er würde... Ja, willst du es denn selber, dass ich von dir... zu diesem Engländer geh. Pauline. Hast du denn noch immer nicht verstanden? Du bist wirklich zu mir gekommen. Ja. Pauline. Oh, Pauline. Ja. Dann gib mir eine Stunde Zeit. Wart hier auf mich. Nur eine Stunde. Ich komme wieder. Du wirst sehen. Jetzt werde ich es versuchen. Bleib hier. Wart auf mich. Manchmal setze ich einen Gedanke, ein ganz unmöglicher Gedanke, so sehr im Kopfe fest, dass man ihn schließlich für etwas hält, was sich verwirklichen ließe. Nein, mehr noch. Wenn ein leidenschaftlicher Wunsch hinzukommt, hält man diesen Gedanken sogar für etwas Unausweichliches. Etwas vom Schicksal geplantes. Etwas, was geschehen muss. unmöglich, sich vorzustellen, dass es etwa nicht geschehen könnte. Mesdames, Messieurs, faites votre jeu. Keine Minute verlieren. Auf den ersten freien Platz. Festhalten, das Geld in der Hand. 20 Louisdor, alles, was ich besitze. Jetzt nicht zögern. Die ganze Summe auf das erste beste Feld. Was steht da? Pass. Rien ne va plus. Die Zahlen von 19 bis 36 sind das. 22, noir, fair et pass. Gewonnen. Gewinn stehen lassen. Auf Pass. 40 Louisdor sind es jetzt. Pass. 24, noir, pair et pass. Wieder gewonnen. Jetzt sind es 80 Louisdor. Stehen lassen auf Pass. Ich spiele nicht. Ich sehe nur zu. Aber an Ihrer Stelle würde ich jetzt wenigstens einen Teil wegnehmen. Nicht immer stehen lassen. Bitte stören Sie mich nicht. 31, noir, un pair et pass. Sehen Sie? Wieder gewonnen. Jetzt sind es 160 Louisdor. Alles auf Rouge. 160 Louisdor auf Rouge. Sie gehen aber ziemlich hoch. 14 Rouge, pair et manche. Aber Sie gewinnen. Ist Ihnen schlecht? Was haben Sie? Jetzt habe ich, wie viel habe ich? Über 300. Das sind 6.000 Francs. Jetzt 200 Louisdor auf Rouge. 20 noir, pair et pass. Sehen Sie, jetzt fangen Sie an zu verlieren. Nein, schweigen Sie bitte, lassen Sie mich. Nochmal 100 auf Rouge. 28 noir, pair et pass. Sehen Sie, Sie sind aber auch sehr unvorsichtig. Ich habe noch nicht alles verloren. Wie viel habe ich noch? 20 Louisdor. 20er Schmal. 32 Rouge, pair et pass. Das nenne ich Glück. Ich bin selbst ganz aufgeregt. Das Elffache. Alles auf Pass. 200 auf Pass. 20 noir, pair et pass. 400 auf Transversal Sample. Auf 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, Transversal Sample. Die ersten 6. 5 Rouge, un pair et manque. Monsieur, 2000 Louisdor. Ja, dann ist 2000 Louisdor gewonnen. Mit einem Schlag. 40.000 Francs. Meine Herrschaften, da die Bank nicht mehr als 40.000 Francs auf einmal zu verlieren hat, wird dieser Tisch auch für heute geschlossen. Stopp. La partie sera terminée à cette table. Wer weiterspielen will, möchte bitte an einen anderen Tisch. Ja, rein los. Hören Sie auf. La partie sera continuée aux autres tables. Hören Sie auf. Sie haben genug gewonnen. Jetzt ist es Zeit aufzuhören. Nein, ich spiele weiter. 100 Louisdor auf Rouge. 36, Rouge Pierre-Pin. Rouge ist siebenmal gewesen, siebenmal nacheinander. 100 auf Rouge! 19, Rouge. 100 auf Rouge! 27, Rouge. Und gewinnen. Dieser junge Mann spielte zum ersten Mal. Er gewinnt, also hat er Vermögen gewonnen. 7. Rouge, Pierre. Ach, zehnten Mal Rouge. Das ist so das Geld. 9, Rouge. Zum 11. 300 auf Fuß. 4, Rouge. Das ist unerscheinlich. Rouge. Ein Berg von Rouge. Rouge. Wie viel kann es sein? Sie haben ungefähr 200.000 Francs gewonnen. Was? 200.000. Gehen Sie weg, junger Mann. Fahren Sie morgen früh weg, junger Mann. Kommen Sie nie wieder. Gehen Sie sofort weg. Was sagen Sie? Es ist schon spät. Wie lange bin ich schon hier? Es ist es. Was kann das sein? Das hat nicht länger als eine halbe Stunde gedauert. Gehen Sie. Aber ich muss ja. Ich muss sofort ins Hotel. Alles vergessen. Ja, natürlich, ich gehe jetzt. Ich muss ja ins Hotel. Zu. Pauline! Pauline! Ich habe 200.000 Francs gewonnen. Sehen Sie, hier. Etwas mehr so. Halt. Erst die Tür. Abschließen. So. Wohin damit? Vielleicht in den Koffer bis morgen? Am besten in den Koffer. Den Koffer kann ich im Schrank einschließen. Pauline! Warum sehen Sie mich so an? Hier, Pauline. Hier sind 50.000 Francs. Nehmen Sie, werfen Sie ihm das morgen ins Gesicht. Oder wenn Sie wünschen, bringe ich es ihm selber. Morgen, wenn Sie wollen. ist mit Ihnen? Warum lachen Sie? Warum sind Sie jetzt ganz anders als vorhin? Ich nehme Ihr Geld nicht an. Was? Warum nicht? Ich nehme kein Geld. Für nichts. Ich biete es Ihnen als Freund an. Ich biete Ihnen mein Leben Ach, an. Sie wollen viel zu viel für mich ausgeben. Die Geliebte von einem Degree ist keine 50.000 wert. Pauline! Pauline! Wie sprechen Sie mit mir? Ich bin kein Degree. Oh, ich hasse Sie alle beide. Ich liebe Sie genauso wenig wie den anderen. Pauline. Komm, halt mich fest. Oh, du bist mein Lieber, mein Einziger. Du liebst mich, ja? Wirst du mich immer lieben? Ach du, wie du damals auf den Baron zugingst und er hob seinen Stock. Komm. Nein. Geh erst zum Fenster. Schau hinaus. Draußen steht Mr. Astley. Er wartet. Steht unter deinem Fenster und wartet. Aber wir fahren weg, nicht wahr? Morgen schon fahren wir weg. Glaubst du wirklich, ich hätte es zugelassen, dass du die Grille zur Rede stellst? Niemals. Du hast ja nicht einmal den Baron umgebracht, du komischer... Komischer Junge, du, ich hab damals so gelacht. Mein lieber, komischer, lieber Junge. Was? Wie? 7 Uhr früh schon? Bist du schon lange auf, Pauline? Was tust du am Fenster? Warum hast du das Fenster geöffnet? Es ist doch ziemlich kühl draußen. Ja, warum antwortest du nicht, Pauline? Hör mich doch an, Pauline. Wir wollen jetzt überlegen, was wir tun sollten. Gibst du mir jetzt meine 50.000 Francs? Da fängst du schon wieder damit an. Oder hast du es dir inzwischen anders überlegt? Vielleicht tut es dir doch leid. Hier ist das Geld. Bitte. Es gehört jetzt mir. Ja? So ist es doch. Es hat immer dir gehört. Da kann ich es dir jetzt endlich ins Gesicht werfen. Da! Pauline! Pauline! Haben Sie Pauline? Meine Glückwünsche, Monsieur, Sie haben recht behalten. Mademoiselle Pauline, haben Sie mal... Ich glaube, Sie ging zum Hotel d'Angleterre. Was, d'Angleterre? Ja, Sie kennen das doch, Ihr Freund Mr. Edgar. Ja, ja, ja. Nochmals meine Glückwünsche. Ach, Mr. Astley. Morgen. Guten Morgen. Ich kann Sie nicht in mein Zimmer. Ich habe hier auf Sie gewartet. Was ist mit Pauline? Wissen Sie etwas? Sie ist krank. Ach, dann ist sie tatsächlich hier bei Ihnen? Ja, bei mir. Ja, aber wie denn das? Gedenken Sie, sie bei sich zu behalten? Ja, das gedenke ich zu tun. Ja. Ja, das würde zu einem Skandal führen, Mr. Astley. Das dürfen Sie nicht tun. Außerdem ist sie krank. Haben Sie nicht bemerkt, dass sie krank ist? Oh ja, das habe ich bemerkt. Wenn sie nicht krank wäre, hätte sie nicht die Nacht bei Ihnen verbracht. Ah. Das wissen Sie? Natürlich weiß ich das. Sie wollte nämlich gestern Abend hierher zu mir kommen, aber da sie krank war, ging sie irrtümlicherweise zu Ihnen. Na, was Sie sagen. Nun, ich gratuliere Ihnen. Übrigens, da fällt mir ein, standen Sie nicht die ganze Nacht draußen unter meinem Fenster? Nein, ich wartete auf dem Korridor. So. Ja, und jetzt? Sie braucht doch... Ich habe bereits nach einem Arzt geschickt. Und wenn sie sterben sollte, so sind Sie mir für Ihren Tod Rechenschaft schuldig. Was wollen Sie eigentlich, Mr. Astley? Ich habe gehört, Sie hätten gestern 200.000 Francs gewonnen. Das stimmt, aber... Sehen Sie, dann fahren Sie doch am besten sofort nach Paris. Was? Nach Paris? Wozu? Alle Russen, die Geld haben, fahren nach Paris. Ich liebe Pauline. Ach, wirklich? Ich bin überzeugt, dass das nicht stimmt. Fahren Sie lieber nach Paris. Wenn Sie hier bleiben, würden Sie doch alles wieder verspielen. Leben Sie wohl, Alexei Iwanowitsch. Und Pauline? Pauline hat das volle Recht, dort zu wohnen, wo sie es vorzieht. Die Familie des Generals hat ohnehin aufgehört zu bestehen. Wo sie es vorzieht, sagten Sie. Jawohl, genau das habe ich gesagt. Gehen Sie in Ihr Hotel zurück. Ich wünsche Ihnen eine gute Reise. Monsieur, wie gut. Mademoiselle Blanche wartet auf Sie. Oh. In Ihrem Zimmer. In meinem Zimmer? Nein, in Ihrem Zimmer. Nochmals meine Glückwünsche. Wieder nichts. Diese Russen. Oh, mon cher Alexis. Kommen Sie herein zu mir, wenn es auch sehr unordentlich ist. Ich backe gerade, wie Sie sehen. Mademoiselle Blanche, Sie verreisen? Ja, nach einer Stunde. Und Sie? Sie sind jetzt ein ganz reicher Mann. Sie haben gestern einen solchen Haufen Geld gewonnen. Haben Sie da schon gehört? Wie viel war es? 200.000 Franc. Oh. Hilf mir mal, meine Strümpfe zu finden. Sie müssen irgendwo herumliegen. Ja. Da. Hier. Du bist nicht ungeschickt. Ich sag einmal, was bedeutet das eigentlich, Uchitel? Lehrer. Als Uchitel warst du aber sehr drollig. Wo ist der zweite Strumpf? Hier. Komm her. Sieh mich an. Ich wusste gar nicht, dass ich so herzlich lachen kann. Nun, wie wär's? Es wird dir gut gefallen in Paris. Du wirst am helllichten Tage die Sterne sehen. 200.000. Das würde gerade für 2 Monate reichen. Je suis un bon enfant. Ich sag es dir schon vorher. 100.000 Franc im Monat? Bist du erschrocken, Uchitel? Weißt du nicht, dass ein solcher Monat schöner ist als das ganze übrige Leben? 2 solcher Monate. Et après le déluge. Aber du verstehst das nicht. Geh weg. Du bist es nicht wert. Aber ich warte trotzdem auf dich. Nach einer Stunde im Zug nach Paris. Du bist so dumm. So dumm. Du wirst glücklich sein wie ein kleiner König. Oh, mein dummer kleiner König. 2 Monate. Da, komm herein. Unsere hübsche kleine Wohnung. Wir statten sie neu aus. Wir kaufen ein. Wir leben. Ein paar wunderschöne Pferde für unsere Equipage. 16.000 Franc. Du bist nicht böse, Chérie? Wenn du sie brauchst, bitte. Ich stelle dich meiner Freundin vor, Hortense. Wir gehen alle zusammen aus. Eine lustige Gesellschaft. Bist du eifersüchtig? Armand ist ein früherer Bekannter von mir. Nein, ich bin nicht eifersüchtig. Oh, du bist ein Philosoph. Eine neue Equipage, ein neues Schlafzimmer, ein Brillantring. Wenn es dir Spaß macht. Hab ich dir nicht gesagt, es werden 2 herrliche Monate sein. Wie? Mon cher? Alles alle? Alles fini? In 3 Wochen. Schade. Und was wirst du jetzt machen? Ich fahre nach Hamburg, nach Baden-Baden. Ich werde weiterspielen und weiter gewinnen. Wie viel hast du noch übrig von dem Geld? 500 Franc. Leb wohl, Blanche. Nun, warte einen Augenblick. So kann ich dich nicht gehen lassen. Hier, nimm noch 2.000. Mehr gebe ich dir nicht, du würdest es doch verspielen. Leb wohl, Uchitel. Adieu, mon cher Alexis. Adieu. Adieu. Ja. Adieu. Und vorhin war es der letzte Gulden. Ja, manchmal gewann ich auch in diesen 2 Jahren. Na, hin und wieder. Aber nie sehr viel. Ich verkaufte meine Uhr, die wir in Paris angeschafft hatten. Meine goldenen Manschettenknöpfe. Ich machte Schulden. Einmal war ich im Gefängnis. Ein Gläubiger hatte mich angezeigt. So, Sie können gehen, Sie werden entlassen. Die Zeit war noch nicht um. Jemand hat für Sie bezahlt. Wer hat er für mich? Wünscht nicht genannt zu werden, kommen Sie. Im Büro werden wir Ihnen Ihre Papiere aushändigen. 2 Jahre. Und heute, an diesem herbstlichen Tage, der gleiche Ort, die Bank, auf der ich schon oft... Aber ganz anders als damals. Ohne Glanz, ohne Freunde. Und wieder einmal ohne Geld. Tja. Und lauter fremde Menschen. Sehen Sie mir schon an, dass ich... Alexei Ivanovich. Mr. Eschli? Ich dachte mir, dass ich Sie hier treffen würde. Sie brauchen mir nichts zu erzählen. Ich weiß alles. Ich weiß, wie es Ihnen ergangen ist, Monat für Monat. Sie kümmern sich also um Ihre alten Freunde, Mr. Eschli. Das macht Ihnen alle Ehre. Ja. Dabei fällt mir was ein. Ach, sind Sie es denn vielleicht gewesen, der mich aus dem Gefängnis losgekauft hat? Das bin nicht ich gewesen. Ich weiß nur, dass Sie wegen einer Schuld von 400 Fr. Im Gefängnis gesessen haben. Aber losgekauft habe nicht ich Sie. Ja, wer denn sonst? Ist merkwürdig. Meine Landsleute tun sowas nicht. Ich dachte mir, es müsse wohl ein Engländer sein. Irgendein verrückter Engländer. Es freut mich, dass Sie sich die Unabhängigkeit Ihres Geistes und auch Ihre Heiterkeit bewahrt haben. Ah, das freut Sie? Ich glaube, im Inneren knirschen Sie vor Ärger darüber, dass ich weder gedemütigt noch tot bin. Immer noch der gleiche. Klug, begeistert und zynisch. Das bringt nur einen Russe zusammen. Wollen Sie das Spiel nicht aufgeben? Das würde ich sofort aufgeben. Wenn ich nur vorher... Wenn Sie nur vorher alles zurückgewonnen hätten, was Sie verspielt haben. Und was haben Sie sonst für eine Beschäftigung? Sonst gar nichts. Und wie werden Sie mit Ihren Erinnerungen fertig? Ach, lassen Sie das, Mr. Eschli. Ich habe nichts vergessen. Ich habe es nur vorübergehend ein wenig vernachlässigt. Sobald sich meine Umstände gebessert haben, werde ich... Immer noch hier sein. Nach 10 Jahren. Keine Vorwürfe. Sagen Sie mir lieber, ob Sie etwas von Pauline wissen. Sie ist jetzt in der Schweiz. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mich nicht über Miss Pauline ausfragen würden. Sieh mal an. Da muss sie Ihnen ja recht wehgetan haben. Schweigen Sie. Ich will diesen Namen nicht aus Ihrem Munde hören. Na, wenigstens die äußeren Umstände. Miss Pauline ist in... Miss Pauline hat schließlich doch noch eine ganze Menge geerbt. Die alte Frau ist inzwischen gestorben. Pauline reist mit der Familie meiner verheirateten Schwester durch die Schweiz. Und Monsieur de Grieux? Reist er zufällig auch gerade durch die Schweiz? Nein, es gibt keinen de Grieux mehr. Verbiete Ihnen solche Anspielungen. Pauline wird niemals aufhören, einen Mann zu lieben, der einmal einen so mächtigen Eindruck auf Sie gemacht hat. Dass er Sie enttäuscht hat, hat damit nichts zu tun. Geben Sie ihr den Marquis so, wie er ihr anfangs erschienen ist. Das will sie, sonst nichts. Hören Sie doch auf mit diesem verbitterten Unsinn. Das ist die Wahrheit. So einfältig es klingen mag. Und deshalb haben weder Sie noch ich etwas bei ihr erreichen können. Sie kleiner, unglücklicher, undankbarer Mensch. Wissen Sie, dass ich Ihretwegen hergekommen bin? Nur um mit Ihnen zu sprechen. Nur um Ihnen unser Gefühl, unsere Hoffnung und unsere Erinnerung anzuvertrauen. Was sagen Sie, Eschli? Ist das wahr? Pauline hat niemand anderen geliebt als Sie allein. Ich kann Ihnen das ruhig sagen, denn Sie sind ein verlorener Mensch. Und sie liebt Sie auch heute noch. Sie dürfen es ruhig wissen, denn Sie werden diesen Ort nie verlassen. Ihr Leben ist zu Ende. Und wenn Sie bisher auch ehrlich geblieben sind, Sie nahmen eher eine Stellung als Lakai an, auch das wissen wir, dass Sie gestohlen hätten, so fürchte ich mich doch daran zu denken, was alles noch geschehen könnte.